εκάνει αμαγβίλου σουβές. Άμα σπίλι λιρόης, λίγη ρόης. Άμα σπίλι λιρόης, άμα σπίλι λιρόης, άμα σπίλι λιρόης. Μη βάσου γομά, my ass voice, you dream of your way. Hashem, ki ani yavdechu, ani yavdechu, mena musechu, pitachto lemoesairo, pitachto lemoesairo. Amatze in euch ben aram, wenn ich stehe beim Mäuven, den im Heißen, mer hat dir gewelget, in Gesingen, dem Hallel, dem Rutzen, Hashem, a so ja te geheißen, oi. Neuven aran, leshaim, alses mitzwe, amatze in neuven aran, leshaim, alses mitzwe, die heilige Matze, ich bin missballer, wenn ich steib am Neuven, denk im Heißen, man hat dir gewelget, ich singe dem Hallel, dem Rutzen, Hashem, also ja te geheißen, sei Kerle, jetzt sieg ja. Lail Shemirim, Lail Shemirim, Lail Shemirim, Lail Shemirim, Lail Shemirim.